Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi. Heute Dhamma-Lesung zu Weihnachten. Ist keine Faulheit jetzt von mir, dass heute eine Dhamma-Lesung stattfindet. Normalerweise haben wir ja immer abwechselnd Dhamma-Gespräch, Dhamma-Vortrag, Dhamma-Gespräch, aber nachdem ich jetzt alleine bin und auch sonst recht viel eigentlich zu tun habe, wollte ich nicht zweimal im Monat einen Dhamma-Vortrag geben, weil wenn ich einen Dhamma-Vortrag gebe, dann bin ich mit dem Herzen dabei, da gebe ich mich da rein, dann entwickelt sich das im Vorfeld aus Themen, die mir durch den Sinn gehen, zur jeweiligen Zeit. Und ich bin also kein Prediger, der da so auf Knopfdruck da Dhamma-Vorträge raushaut, irgendwie so routinemäßig. Würde mich auch langweilen, würde auch die Zuhörer langweilen. Aber zweimal hintereinander Dhamma-Gespräch, dachte ich, so, machen wir auch nicht. Und dann kam mir die Idee, eine Lesung mal zu machen. Ich lese ja öfter in den Vorträgen auch Zitate vor, aber jetzt soll also diese Lesung eben tatsächlich das Thema ergeben und nicht umgekehrt. Also hat sich in den letzten Tagen eigentlich auch ganz spannend entwickelt, weil ich erst mal nicht wusste, was mache ich denn überhaupt, und habe dann in einem Ordner unveröffentlichte Texte von mir gefunden und da mal reingeschaut, ob da was dabei wäre. Und dann kamen in den letzten Tagen noch andere Texte dazu. Von außen hat sich eine Situation ergeben, die auch zu Weihnachten ganz gut passt, nämlich Begegnung mit anderen Menschen, mit Begegnungen besonderer Art und auch über den buddhistischen Tellerrand hinausschauen. Wir hatten ja heute Mittag schon mal darüber gesprochen, dass wir auch Weihnachten feiern als Buddhisten, nur eben nicht die Geburt von Gottes Sohn oder Blut am Kreuz, ne, das ist Ostern, aber in der dunkelsten Zeit des Jahres helle Qualitäten zu entwickeln, was Schönes ist. Wir haben dann äußerlich Ausdruck gegeben mit unserem großen Adventskranz da, unser Stupa-Hügel beleuchtet auf allen Seiten mit Kerzen und vorhin Metta gechantet und auch vielleicht ja, eine und die andere mit drüber meditiert. Ja, so hat sich das, fügt sich das irgendwie zusammen. Die Texte, die ich so sammle und die noch keiner zu sehen gekriegt hat, die fallen in drei Kategorien. Das eine ist Asketenalltag, und das meiste davon irgendwelche Stories oder Reflexionen über das Tudong gehen, weil erkläre ich vielleicht Tudong. Das Thai-Wort Tudong, die Wanderschaft, kommt von dem Pali-Wort Dutanga. Das sind zusätzliche Übungen, die wir zu unserem sowieso schon asketischen Mönchsleben hinzufügen. Besondere Übungen der Entsagung auf dem Gebiet der Kleidung, der Speise, der Unterkunft. Und ja, nachdem Weihnachten auch das Fest des Essens ist, geworden ist, fange ich mal an mit einem kleinen Text über kulinarische Anekdoten aus dem Asketenleben, die so nach den ersten Jahren des Wanderns in den Bergen in Thailand und den ungewöhnlichen kulinarischen Begegnungen, die man da hat, weil ich bin ja, wenn ich auf Wanderschaft gehe, das mache ich seit ich 18 bin, war ich in Schweden, Norwegen, Island, Nepal und noch anderen Ländern auf Wanderschaft. Aber hatte immer eine Kontrolle darüber, was ich da zu essen bekomme, mehr oder weniger, was es halt so gab oder im Rucksack mitgeschleppt. Aber als Mönch darf man ja kein Essen mitschleppen, nichts über Nacht aufheben, also über nicht mal nach Mittag mehr verzehren, und bin jeden Tag darauf angewiesen, auf Almosen zu gehen und in den Gegenden, wo ich mich da rumgetrieben habe, an der burmesischen Grenze, in Nationalparks, in entlegenen Bergregionen, da war das oft gar nicht so klar, ob es überhaupt was zu essen gibt. Ich war dann zwar schon immer in der Nähe von einem Dorf, aber man weiß nicht, ob die überhaupt Almosen geben, ob die das überhaupt kennen. Das sind ja dann keine Thais, sondern Bergstämme, die zum Teil christlich getauft sind, missioniert worden sind oder noch ihren alten animistischen Religionen anhängen. Aber ich kann es vorweg sagen, ich habe nie fasten müssen, ich habe immer was bekommen. Bloß manchmal, ja, eben seltsame Dinge. Der Buddha hat die Dutanga-Übungen empfohlen, um die Kilesas, die geistigen Befleckungen, aus der Reserve zu locken. Kilesas lassen sich nämlich schlecht packen, wenn sie friedlich unter der Oberfläche der Alltags-Selbstzufriedenheit schlummern. Beim Tudong oder Dutanga-Gehen jedoch erheben sie ihre hässlichen Häupter. Früher dachte ich, diese Form der Praxis ginge speziell den Giertypen etwas an, den Lobacharita, dem die Askese, der Verzicht auf den vertrauten Komfort, zu schaffen macht. Aber natürlich erhält auch der Abneigungstyp, der Dosacharita, seine Chance, wenn er Unbekanntes, Unerwünschtes, Unerfreuliches, oft im wahrsten Sinne des Wortes, zu verdauern hat. Auf eine undefinierbare, exotisch aussehende Masse etwa von Angehörigen einer hoch in den Bergen lebenden ethnischen Minderheit voll Vertrauen in die Almosenschale gegeben, könnte er mit Erschauern reagieren. Ih, was ist denn das? Einem Giertypen, ich glaube, das betrifft mich, dagegen entsteht vielleicht eher erfreute Neugier. Ah, was haben wir denn da? Nach diesen allgemeinen theoretischen Überlegungen nun ein paar echte Beispiele aus der Praxis. Bindabhata oder Almosengang bei den Kariyan oder Karin, sagen wir auf Deutsch. Es ist üblich, dass der letzte Mönch in der Reihe einen Topf mitnimmt. Dann gehen die Mönche zum Versammlungsort im Dorf, läuten eine Glocke und warten. Die Dorfbewohner kommen, geben Reis in die Almosenschale und Suppe, Linsen oder Curry in den Topf. Die Gesamtmischung der verschiedenen bereits gekochten Beilagen wird im Kloster noch einmal erhitzt, ein echter hygienischer Vorteil. Und dann unter dem Namen Geng Ho unter den Mönchen aufgeteilt. Geng Ho bedeutet so viel wie karenisches Allerlei oder monkisch Stew. Bei einem Karen-Dorf durchschnittlicher Größe ergeben sich folglich etwa 2 hoch 15 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, also jeden Tag etwas anderes. Und im Dorf Mäemöng Luang grenzt das Ganze schon an Schlemmerei. 2 Almosenrunden, 2 Dörfer, das bedeutet 2 verschiedene Gerichte jeden Tag. Geng Ho Norddorf und Geng Ho Süddorf. Das habe ich versucht, diese Praxis hier im Kloster auch einzuführen, weil das ja das Offerieren auch einfacher macht. Also alles in einen Topf und heiß machen und umrühren, aber konnte mich noch nicht so richtig durchsetzen damit. Auch in Thailand ist es bei vielen Mönchen nicht so populär. Also wie gesagt, bei den Karin in diesem Dorf, da ging das nicht anders. Die kamen vorbei, 2 Schüsseln, der Reis eben in die Almosenschale, das andere in den Topf. Und da war dann halb voll eben mit. Jeder Haushalt hat irgendwas anderes gekocht. Und das, also für einen Gourmet unter den Tudong-Mönchen, ist das also keine Herausforderung, sondern ein echter Gaumenkitzel. Also da gibt es unglaubliche Bandbreite an Kombinationen. Aber dann kommen oft die Ausreden, ja, wer kann vielleicht nicht scharf essen oder so, und dann muss man das trennen. Aber wie gesagt, manchmal hat man da nicht die Wahl. Nach einem langen Wandertag am Doi Mae Dai mit wunderbarem Fernblick auf den 80 Kilometer entfernten Doi Intanon, der wie ein Koloss die umgebenden Gipfel überragt, suchen wir, Tan G, Tan C und ich, einen Platz zum Übernachten in der Nähe eines Bergdorfes mit Waschgelegenheit im Bach, Bambusgruppen, um unseren Glott, das ist der Schirm mit dem Moskitonetz, aufzuhängen und Kuhfladen, um die Achtsamkeit zu schärfen. Wir gehen ins Dorf, um die Lage in Sachen Almosengang zu peilen. Es sind Muse oder Lahu, die nur gebrochen Thai sprechen. Seid ihr Buddhisten oder Christen? Glauben an Buddha. Schon mal Mönche hier gewesen auf Almosenrunde? Nee, noch nicht. Die zufällig anwesende Schullehrerin, eine Karian-Frau, mischt sich ein. Sie spricht gutes Thai, aber mit heftigem Akzent. Es erinnert mich an die Situationen, wenn Türken und Italiener sich auf Deutsch unterhalten. Das ist ganz einfach. Der Mönch kommt und du tust da was zum Essen in seine Schüssel. Mit gemischten Gefühlen gehen wir am nächsten Morgen ins Dorf, quer durch bis ans obere Ende. Nichts. Kein Mensch regt sich. Okay, also Fasten. Langsam steigen wir wieder hinunter und »Wart mal, der Reis ist noch nicht fertig!« Aha, wir sind zu früh dran, also warten wir etwas. Und schließlich, wie schon so oft, das herzerwärmende Erlebnis, wenn die Menschen aus den Häusern kommen und von dem, was sie zum Leben haben, wildfremden Menschen, uns also, davon abgeben. Genug Reis, um satt zu werden, 6 hartgekochte Eier pro Person und dann je ein Beutel mit etwas, das aussieht wie Gemüsesuppe, aber mit Fleischstückchen drin, deren Herkunft nicht ganz klar ist. Also ein Wirbeltier, aber kein Frosch, der hat ja glasharte Knochen. Auch kein Vogel, der hat leichte Röhrenknochen. Na klar, es Eichhörnchen werden das sein. Die haben ja die ganze Nacht im Wald herumgeballert. Der Geschmack ist wildartig, leicht würzig, nicht unlecker. Einen Monat später unterhalte ich mich mit einem erfahrenen Tudong-Mönch, Ajahn Mano, über die Essgewohnheiten der Lahu. Er meint, die großen Flughörnchen sind ziemlich zäh und die kleineren Eichhörnchen haben einen recht abstoßenden, strengen Geschmack. Wenn's lecker war, war es mit Sicherheit eine Ratte. Vielleicht habt ihr den Tudong-Film schon gesehen, wo ich da so vom Essen so einen Rattenschwanz noch übrig habe und vor die Kamera halte. Also das ist auch kein Einzelfall, nur den Text habe ich 2006 geschrieben. Da war das für mich schon auch noch was Neues, was Besonderes, mal eine Ratte zu essen. Als Laie war ich mal auf einem Markt, wo ich noch selber eine Entscheidung hatte. Und da gab es auch Ratten am Spieß, also auf dem Grill gemacht. In Nonthaburi, kennst du vielleicht, nördlich von Bangkok. Und da habe ich lange hin und her überlegt, aber dann doch verzichtet, das mal zu probieren. Aber als Mönch, wie gesagt, da hat man dann keine Wahl. Entweder das oder nichts. Jetzt kommt die Lisu dran. Wir stinken etwas, als wir ins Lisu-Dorf hinaufsteigen. Der Bach hatte keine geeignete Stelle zum Waschen und wir waren am Vorabend auch total kaputt, zu müde, um lange zu suchen. Die Lisu sprechen eine melodische Sprache, die für mich wie Tibetisch klingt. Viele sprechen gut Thai, aber sie haben Probleme mit Endkonsonanten, die es in ihrer Sprache nicht so häufig zu geben scheint. Ja, wir sind Buddhisten, aber Mönche waren noch keine da, aber wir wissen, was man da macht. Ein wunderschöner Anblick. Kinder, die voller Eifer unsere Ankunft melden. Frauen in ihren prächtigen, türkis- und purpurfarbenen Trachten. Freundliche Gesichter, struppige Hunde, die von ihren Flöhen abgeben. Warte mal da unten an der Schule, ich bringe euch was dahi. Es ist der ganze Stolz der gut aussehenden, wohlgekleideten Frau, die im solidesten Haus des Dorfes wohnt, uns mit 3 verschiedenen Gemüsegerichten zu versorgen. Aber alle geben sie von ganzem Herzen, was sie haben, beziehungsweise das, wovon sie annehmen, es sei für Menschen aus einem anderen Kulturkreis geeignet. Die Flachland-Thais geben Mönchen auf Almosenrunde oft Packungen mit Instant-Nudeln, sogenannte Mama, die ohne Kochen einfach durch Zugabe von mehr oder weniger heißem Wasser zubereitet werden. In der Packung befinden sich kleine Plastiktütchen mit gekörnter Brühe, Chili-Pulver und einem fettigen Brühekonzentrat. Diese Dinge werden dem Wasser zugegeben. Nachdem es sich nicht um einen richtigen Kochvorgang handelt, ist es Mönchen erlaubt, sich nach Rückkehr von der Runde die Nudeln selbst zuzubereiten. Normalerweise also Spaghetti kochen dürfen wir nicht, weil die sind dann noch nicht gar und selber garen dürfen wir nicht. Aber diese Mama-Nudeln, da kommt nur heißes Wasser drauf, die quellen dann auf, das ist uns erlaubt. Irgendwie mussten die Mama ihren Weg in die Welt dieses Bergvolkes gefunden haben. Und wie zuvorkommend, eine Frau bringt sie fertig zubereitet in einer Schüssel und kippt sie mir in die Almosenschale. Und offenbar will sie mir etwas besonders Leckeres geben. Sie hat die Plastiktütchen mitgekocht. Die Kinder, die unsere Ankunft ankündigen, das ist also auch in solchen Dörfern oft ganz wichtig, weil gerade wenn es noch kalt ist in der kalten Jahreszeit und die in ihren Hütten sind, läuft es da durchs Dorf, kein Mensch merkt das. Tja, Pech gehabt. Aber die Kinder, die spielen oft draußen und dann rufen die, Mama, die Mönche sind da. Einmal war ich in einem Lahu-Dorf, da waren 80% der Haushalte missioniert worden, waren Christen, die anderen haben sich als Buddhisten bezeichnet. Aber das war egal. Also da haben alle was gegeben. Bloß In dem Dorf lief ein Kind vor mir her und rief: Mama, Mama, der Papst ist da, der Papst ist da. Gut, dann habe ich hier einen Text, handschriftlich, dass ich das alles entziffern kann. Der wurde im Januar 2007 geschrieben. Und das war an dem Tag oder vielleicht einen Tag später, als ich Ajahn Chattamolo kennengelernt habe. Da kam ich gerade von Tudong zurück, von der Wanderung in den Bergen, Chiangdao Mountains, und zurück in Lumpur Tongdengs Kloster, und da war Ajahn Chattamolo. Ich kannte ihn bisher nur von Vorträgen, also einen Vortrag hatte ich mal gehört, auf Englisch, den er in Australien gegeben hatte. Mehr wusste ich eigentlich nicht von ihm. Ganz ungezwungen in Hier und Jetzt. Januar 2007. Ich unterhalte mich mit Ajahn Chattamolo über Askese. Er meint, Askese sei schon okay, wenn sie natürlich käme. Sie dürfte aber nicht gezwungen wirken, wie es bei manchen Mönchen der Fall sei. Ich bestätigte die Worte von Ajahn Chattamolo nicht und lehnte sie auch nicht ab, mit dem Gedanken, ich werde die Bedeutung dieser Aussage im Lichte der Lehrreden des Erhabenen herausfinden. Zitat frei nach Majjhima Nikaya Nummer 78 und vielen anderen. Kann es gezwungene Askese geben? Selbst die rigoroseste Disziplin kann nicht zu erzwungener Askese führen, da es ja meine freie Entscheidung ist, dieses oder jenes Wertesystem anzunehmen. Heißt gezwungen dann vielleicht, mit zusammengebissenen Zähnen gegen innere Widerstände zu praktizieren? Aber das ist ja der Sinn asketischer Übungen, nach reifer Überlegung dem sanften Dahingleiten in Selbstzufriedenheit gegen den Strich zu gehen. Während ich im Komfort lebe, nehmen unheilsame Geisteszustände in mir zu und heilsame Geisteszustände nehmen ab. Aber wenn ich mich in dem übe, was unbequem ist, nehmen unheilsame Geisteszustände in mir ab und heilsame Geisteszustände nehmen zu. Wie wäre es, wenn ich mich in dem übe, was unbequem ist? Er übt sich im Unbequemen. Dabei nehmen unheilsame Geisteszustände in ihm ab und heilsame Geisteszustände nehmen zu. Später übt er sich nicht mehr in dem, was unbequem ist. Warum? Der Zweck wurde erfüllt. Das ist ein Zitat aus Majjhima 101, hatte ich, glaube ich, bei meinem vorletzten Vortrag auch vorgelesen. Dann bedeutet gezwungen vielleicht ohne reife Überlegung von Sinn und Zweck, einfach weil es von einem erwartet wird. Was sind denn das für Zwecke und Ziele konkret? Apichata, Wunscharmut, die Abwesenheit von schmerzhaften Gefühl beruhend auf dem Mangel von Bedingungen in Bezug auf eine Wunschvorstellung. Santuti, Zufriedenheit, die Anwesenheit von Glücksgefühl durch Ganzheit und Übereinstimmung mit dem Vorhandenen. Saleka, Selbstüberwindung, Ethik und darüber hinaus, schlechte Angewohnheiten abbauen, zum Beispiel Neid, Starrsinn, Überheblichkeit, Herrschsucht. Siehe Majjhima Nummer 8, das sind die 16 Upakilesas. Ob das mit Glück oder Schmerz verbunden ist, liegt am persönlichen Charakter. Siehe Majjhima Nummer 46. Paviveka, Abgeschiedenheit. Ohne Abgeschiedenheit kein Samadhi. Siehe Anguttara 6, 68. Asangsaka, kein Socializing. In der zurückgezogenen Selbstreflexion bleibe ich immer das undefinierbare Subjekt und halte die Frage, wer bin ich, offen. Im Zusammensein mit anderen erfasse ich, dass ich für sie Objekt bin, konkret an sich existierend. Eine wunderbare Strategie, um Anatta auszuweichen. Da merkt man schon ein klein wenig den Einfluss von Martin Heidegger, was so die Wortwahl angeht. Kommt gleich noch mehr. Viriyaramba, Aufbringen von Energie. Askese heißt auch Tapas, Hitze. Majjhima 101 hat ein Gleichnis vom Erhitzen einer Pfeilspitze, um sie formbar zu machen. Idamatitata, spezielle Zwecke, vielleicht die von Mahakassapa. Der sagte, für mich selbst sehe ich in der Einfachheit eines asketischen Lebensstils ein angenehmes Verweilen hier und jetzt und übe aus Mitgefühl für künftige Generationen in der Hoffnung, mögen künftige Generationen meinem Beispiel folgen. dann ist Askese also abzulehnen, wenn sie für den falschen Zweck eingesetzt wird. Ich habe einen Mönch gekannt, der sich 2 Wochen lang nur von Reis und Milch ernährte. Weil er beim Essen gar so gequält dreinblickte, fragte ich ihn nach seinen Motiven. Es ging ihm weder um das Abbauen von Geschmäckigkeit, noch um eine Hilfe bei der Essensreflexion. Er wollte sich für zu langes Schlafen bestrafen. Ob hier Mittel und Ziel zusammen und beide zur Buddha-Lehre passten, kann nur der Praktizierende selbst entscheiden. Aber die Tatsache, dass er inzwischen die Roben abgelegt hat, deutet wohl auf die Wahl unpassender Mittel hin. Das Konzept der Bestrafung beruht oft auf einer falschen Sichtweise, Vichaditti, etwa man könne durch Schmerz altes Kammer abwaschen. Askese ist auch dann ungeeignet, wenn sie auf falscher Motivation beruht. Ich bin ein Fetzenrobenträger, aber diese anderen Mönche sind es nicht. Somit lobt er sich selbst und würdigt andere herab, aufgrund seiner Fetzenrobenpraxis. Majjhima 113. Schließlich ist noch anzumerken, dass Askese nach dem Dhamma Vinaya nicht von außen aufgezwungen werden darf. Als Devadatta, das war der Cousin und Gegenspieler des Buddha, bestimmte Übungen zur Ordensregel hochstilisieren wollte, wurde er vom Buddha scharf kritisiert. Der hat zum Beispiel gesagt, der Buddha soll eine Ordensregel erlassen, dass Mönche Vegetarier sein müssen. Das hat der Buddha abgelehnt. Askese darf nicht gezwungen sein, das ist natürlich auch eine gute Ausrede, ein Verteidigungsmechanismus der Kilesas. Aber da kann man niemandem helfen. Man kann nur an den eigenen Kilesas arbeiten, nicht an denen anderer Leute. Weisheit lässt sich bekanntlich nämlich auch nicht erzwingen. Mit dem Vegetarismus haben wir auch schon unsere Erfahrungen gemacht, dass da das zum Auslöser von Meinungsverschiedenheiten werden kann. Also der Buddha hat den Mönchen gesagt, ihr esst das, was auf den Tisch oder in die Schale kommt. Und wenn wir uns das aussuchen können und genug da ist und wir vegetarisch essen wollen, dann können wir das auch tun. Aber ich habe, bevor ich Mönch geworden bin, überwiegend vegetarisch gegessen und auch gekocht. Aber seit ich Mönch geworden bin und die Dankbarkeit gegenüber dem, was mir die Leute geben, einfach einen großen Teil meiner Praxis ausmacht, ja, da denke ich nicht mehr drüber nach, was ich da bekomme. Ob das jetzt Fleisch ist oder kein Fleisch. Wir hatten, glaube ich, 2010 oder 2009 war das, wurden wir gefragt, für die Zeitschrift Buddhismus Aktuell einen Artikel zu schreiben über den Almosengang. Und der ehrwürdige Chittapalo hat dann einen sehr schönen Artikel geschrieben, als Betroffener, wie das so ist. Der war ja zum ersten Mal in Bayreuth auf der Maximilianstraße auf Binderbad gegangen. Und dann kam jemand und sagt, ja, was kann ich Ihnen geben? Ach, da ist egal. Ein Leberkässemmel, das wäre wunderbar. Und dann hat ein Leberkässemmel geschrieben, hat diese Anekdote auch genauso aufgeschrieben in dem Artikel. Und dann kam die Kritik, wie denn also ein Mönch sowas sagen kann, wo die Tiere in der Massentierhaltung so gequält werden. Und dann sagt er, das Leberkässemmel ist wunderbar. Aber das Wunderbar bezog sich natürlich darauf, dass eine wildfremde Person, die dem nichts schuldet, die den noch nie gesehen hat, so inspiriert ist, ihm was zu essen zu kaufen und sagt, kann ich dir eine Leberkässemmel kaufen? Wenn er gesagt hätte, Käsesemmel, hätte er auch wunderbar geantwortet. Dann hat es dann eben Leserbriefe gegeben zu dem Thema. Und von mir dann auf die Leberkäse-Leserbriefe ein Haiku. Leberkässemmel. Invasion der Veganer. Schale zerbrochen. Raubtier im Herzen. Wunderbare Karotten. Blutbad am Holzweg. Ja, das ist ein Haiku. Zen. Wir gerade beim Thema Zen sind, das ist also der zweite Folder. Nach dem Asketenalltag kommt der Folder meine geheime Liebe zum Zen. Weil die Ausdrucksweise im Zen-Buddhismus, die Malerei, ich habe früher Shakuhachi-Flöte gespielt, das hat mich schon immer fasziniert, die Gedichte, Dichtkunst. die Kampfkünste nicht so, aber auch die Koans, da gibt es ja dieses das torlose Tor, heißt das so? Mumon Khan? Kennst du das? Ja. Mumon Khan. Da haben die Koans, also diese Rätsel, die man da so knacken muss, oder diese paradoxen Äußerungen, so eine bestimmte Form. Da gibt es so eine Einleitungsgeschichte, dann gibt es einen Kommentar, dann gibt es Verse dazu. Und das hat mich inspiriert, so eine Koan-Geschichte oder so eine Zen-Geschichte zu schreiben, über die asketische Übung, das Rauchen aufzugeben. Und da kommt der Meister Mabolo vor, das vielleicht noch zur Erläuterung, weil das ist jetzt vielleicht auch etwas zu weit hergeholt. Mabolo ist die Art und Weise, wie die in Thailand das Wort Marlboro aussprechen. Mabolo. Also. Meister Mabolo und die Entsagung. Meister Mabolo fragte seine drei Schüler: Wenn ich das Rauchen aufgebe, auf wie viele Zigaretten muss ich dann verzichten? Schüler Nummer 1: Auf 108.000. Wie einfältig. Schüler Nummer 2: Auf eine einzige. Wie zweifelhaft. Schüler Nummer 3: Auf gar keine. Wie dreist. Meister Mabolo war mit keiner Antwort zufrieden. Kommentar: Der erste Schüler versteht sich auf Algebra und Kalkül. Durchschnitt bei Tabakkonsum und Lebensspanne sind ihm wohl bekannt. Für seine intellektuelle Oberflächlichkeit fährt er direkt zur Hölle. Der zweite Schüler weiß, dass der Augenblick der Versuchung immer nur der gegenwärtige sein kann. Weil er die nicht zeitliche Natur des Dharma nicht durchschaut, erhält er 30 Stockhiebe. Der dritte Schüler hat erkannt, dass wahres Loslassen schon jenseits von Verzicht liegt. Doch den Erkennenden vergisst er noch immer und wird Professor für Philosophie. Meinungsmorast macht Meister Mabo missmutig. Gesundheitsgefahr, Einfalt, Zweifel, Dreistigkeit. Ein Meister raucht nicht. Kann irgendjemand was damit anfangen? Also, der Erste, der hat halt ausgerechnet, naja, wenn der jetzt so weiter rauchen würde bis an sein Lebensende, was er dann würde der noch 108.000 Zigaretten rauchen. Und wenn er jetzt das Rauchen aufgibt, dann verzichtet er auf die. Der Zweite hat gesagt, das stimmt nicht. Wenn er das Rauchen aufgibt, muss er immer nur auf die eine erste Zigarette verzichten. Wenn er jetzt eine rauchen will, muss er auf diese verzichten. Das ist nur eine. Und der Dritte sagt, er muss auf gar keine verzichten, weil wenn er das Rauchen aufgeben will, das ist ja kein Verzicht, er will ja das Rauchen aufgeben. Und der Meister Mabolo war unzufrieden, weil er gesagt hat, die richtige Antwort wäre gewesen, ein Meister raucht nicht. Also das ist völlig gegenstandslos. Das ist der Koan. Okay. Der dritte Folder, den ich habe, der heißt Philosophische Leckerbissen oder Kotzbrocken. Und ich habe heute Mittag schon erzählt, dass ich einige von diesen Texten geschrieben habe, als ich im tiefen Dschungel alleine war. Und ich bin jetzt im Moment etwas im Zweifel, ob ich das jetzt vorlesen soll, was einem da so durch den Sinn geht, wenn man da so lange alleine ist im Dschungel, umgeben von gefährlichen Tieren und Heidegger dabei hat und Heidegger liest. Also auf Tudon habe ich immer ein Buch dabei, wo man lange dran lesen kann, weil dickes Buch, das muss ich dann schon wirklich lohnen. Also da muss man wirklich seine Zeit mit verbringen. Wenn ich jetzt die dicksten Bücher, die ich bisher gelesen habe, das war von Stephen King, The Stand, das letzte Gefecht, da würde ich ungefähr 4 Tage dran lesen, 1200 Seiten, abgehakt. Das kann man so lesen. Oder Der Schwarm von Frank Schätzing, über 1000 Seiten, da war ich auch, glaube ich, 3 oder 4 Tage dran. Das ist natürlich nichts. Aber ich hatte eben diesen knapp 3 Monate in Daudam hatte ich 400 Seiten Heidegger dabei und das ging gerade so auf. Also habe dann am ersten Tag, glaube ich, nach einer halben Seite festgestellt, ich habe jetzt eine halbe Seite gelesen und kein Wort verstanden. Also es ist ja irgendwie Deutsch, aber irgendwie das nachzuvollziehen. Und dann musste ich das nochmal lesen und nochmal lesen. Und dann so mit der Zeit habe ich mich reingearbeitet, bin dann auf einen Durchschnitt von etwa 4 Seiten pro Tag gekommen. Also mehr ging einfach nicht. Auf meinem langen Tudong, die große Runde Mehong Son an der burmesischen Grenze entlang, das waren 3 Monate, über 500 Kilometer, da hatte ich Jean-Paul Sartre dabei. Das war nicht so schwer, das Buch. Also Paperback, es war so dick, aber war nicht so schwer. Das Sein und das Nichts, also das ging auch ziemlich genau auf. Also der Helmut Hecker sagt zwar, dass der Heidegger viel tiefer ist als Jean-Paul Sartre, aber für jemand, der gerne mal was Philosophisches lesen möchte, ich finde Jean-Paul Sartre wesentlich unterhaltsamer. Also der ist deshalb witzig auch. Heidegger ist nie witzig. Das einzige Buch, was ich nicht geschafft habe auf einem Tudong, das hat mir der Remo geliehen, das waren Meister Eckharts Predigten, die mystischen Texte. Da habe ich so viel drüber nachdenken müssen, da bin ich nicht fertig geworden mit dem Buch. Gut, also da habe ich eins. Mara ist ein Stammtischbruder, März 2006, dem Tode ins Auge schauen, März 2006, Heideggers Niederlage, April 2006. Da war ich dann schon ziemlich drin in dem Buch. Ich glaube, das könnten wir mal probieren. Martin Heidegger analysiert Unbeständigkeit als Gewissheit in Kombination mit Unbestimmtheit, in Klammer des Todes, und ist somit buddhistischer als die schlechte Philosophie der Scholastik im Theravada, für die es nur verhüllte Gewissheit der konstanten Veränderung Flux gibt. Auf einer derart widersprüchlichen Annahme wird deren Behandlung der Buddha-Lehre zum uneigentlichen, unangemessenen Fürwahrhalten, wie Heidegger es nennen würde. Den eigenen Tod als Möglichkeit auszuhalten, ist der Schlüssel zur Verantwortlichkeit der eigentlichen, authentischen Existenz, ohne die eine Dhamma-Praxis unmöglich ist. Man kann nicht Befreiung erlangen. Aber hier bleibt Heidegger stecken. Er sieht nicht, dass der Konflikt angesichts des Todes zwischen dem Tod als Ende des Sein-Könnens und der Vollendung des Sein-Könnens lösbar ist. In der Todlosigkeit, die das Ende der eigentlichen authentischen Existenz eines Selbstes ist, bei der es kein Eigen mehr gibt, somit auch kein Ereignis und zu der hin der erste Schritt das wirkliche Verstehen des Todes ist. Es ist nur eine kleine Wendung notwendig in Saddha Vertrauen zum Erwachten, was Heidegger nicht hatte. Er vertraute wohl nur seiner Scharfsicht, nämlich das zu hinterfragen, was Heidegger als einziges stets unhinterfragt ließ, dass Dasein je mein eigenes ist. Also der geht ja noch, den anderen traue ich mich jetzt nicht, den habe ich, als ich den gelesen habe, habe ich ihn auch nicht gleich wieder verstanden, da habe ich also ein paar Mal lesen müssen, bis mir dann wieder gekommen ist, was ich da eigentlich gemeint habe. Aber jetzt also mit dem hier, ich glaube, das kriegen wir hin. Unbeständigkeit, Vergänglichkeit ist eine Kombination aus zwei Dingen, nämlich Gewissheit, dass sich etwas verändern wird, und Ungewissheit, wann es und wie es sich verändern wird. Die zwei Dinge gehören zusammen, um Unbeständigkeit zu definieren. Warum ist das so wichtig? Ja, weil der Buddha gesagt hat, wenn wir Vergänglichkeit, Unbeständigkeit verstehen, dann erlangen wir Befreiung. Jetzt könnten wir sagen, na, ich sehe doch Vergänglichkeit, ich sehe doch, wie meine Sehkraft nachlässt, ich sehe doch, wie die Blätter vom Baum fallen, wie das Getränk in meiner Flasche weniger wird, wie das Auto kaputt geht, wie Beziehungen kaputt gehen, sehe ich doch Vergänglichkeit. Warum bin ich dann nicht erleuchtet? Und dann sagt die Scholastik, die ich hier genannt habe als die schlechte Philosophie der Scholastik im Theravada, für die besteht Vergänglichkeit in einem ständigen, in ständiger Veränderung. Und die sagen, weil wir nicht sehen, dass sich die Dinge ständig verändern, drum verstehen wir das nicht. Und damit nehmen sie die Ungewissheit aus der Vergänglichkeit heraus. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gelesen, dass sich die Materie im Rhythmus von 100 Millionen Mal pro Wimpernschlag entsteht und vergeht? Also so ein ständiges Vibrieren da ist, dass diese Schale in Wirklichkeit gar nicht so konstant und stabil ist, sondern dass die dauernd entsteht und vergeht. Habt ihr das mal irgendwo gelesen oder so? Nee? Doch. Also die, die es noch nie gelesen haben, kann ich nur gratulieren. Habt ihr keine schlechten Bücher gelesen. Aber das ist also in der Literatur über Buddhismus, nicht nur im Theravada, gang und gäbe, dass die sagen, man muss erkennen, dass die Dinge ständig entstehen und vergehen. Das stimmt aber gar nicht. Ein Ding entsteht, verändert sich, während es besteht und es vergeht. Das ist, so hat der Buddha Vergänglichkeit definiert. Wenn ich sage, alles entsteht und vergeht ständig, dann habe ich ja eine Konstanz reingebracht. Wenn sich etwas ständig verändert, dann ist ja da etwas Verlässliches. Wenn ich sage, dieser Körper verändert sich ständig, die ganze Zeit, stört mich nicht besonders. Wenn ich sage, der Atem kommt ständig rein und raus, stört mich nicht besonders. Was mich stört, ist, wenn der Atem mal nicht mehr rein und raus kommt. Wenn er aufhört, diese Form, diese diskontinuierliche Form der Veränderung ist das, was Leiden ausmacht. Und das zu verstehen, hat der Buddha uns angehalten. Und bei welchem Ereignis kommt das ganz besonders zum Vorschein? Beim Tod. So ist es. Weil wir wissen nicht, wann der Tod kommt. Wir wissen nur, dass er kommt. Diese Gewissheit haben wir. Und die Ungewissheit, wann es stattfindet. Also wenn dieses Ding hier 100 Milliarden oder Millionen Mal pro Wimpernschlag sich verändert, entsteht und vergeht, stört mich überhaupt nicht. Aber wenn es plötzlich runterfällt und in zwei Teile zerbricht, das würde mich stören. Oder wenn jemand kommt und das Ding klaut, würde mich es auch stören. Also das ist Vergänglichkeit, nicht ein kontinuierliches Wabern, ob es nun existieren mag oder nicht, spielt ja keine Rolle. Und solange es unserer Erfahrung nicht zugänglich ist, nützt es uns sowieso nichts. Daher kommen diese Meditationssysteme, wo man alles in Zeitlupe machen muss, um vielleicht diesen kleinen Momenten auf die Spur zu kommen. Da war der Heidegger, der nun kein Buddhist war, sondern Philosoph war, schon besser. Der hat eben das erkannt, dass Unbeständigkeit die Gewissheit in Kombination mit Unbestimmtheit ist. Gut, den eigenen Tod als Möglichkeit auszuhalten, ist der Schlüssel zur Verantwortlichkeit der eigentlichen authentischen Existenz. Also Heidegger sagt, man muss Verantwortung für sein Denken, für sein Erleben, für sein Tun übernehmen, um weiterzukommen. Oder ich weiß jetzt nicht, was er für Ziele im Leben formuliert hat, als er Sein und Zeit geschrieben hat. Hat er wahrscheinlich andere formuliert als später, wurde er dann auch noch ein bisschen Richtung Mystiker. Dieses Wort Holzweg, was ich vorhin, Blutbad am Holzweg, ist auch von Heidegger ein Begriff. Holzwege, ihre Wege. Ja, den Tod als Möglichkeit auszuhalten heißt, sich der Tatsache stellen, dass wir eben sterben werden. Und da haben wir ja auch jetzt die Tage ein paar Mal schon drüber gesprochen, dass wenn ich sage, mit dem Tod ist alles aus, das für meine Handlungen in diesem Leben sicherlich eine andere Wirkung hat, als wenn ich sage, ja, nach meinem Tod kommt irgendwas. Oder wenn ich sage, mit dem Tod hört die Möglichkeit auf, noch irgendetwas zu korrigieren. Also es sind verschiedene Ansätze, verschiedene Denkansätze möglich, die uns zu verantwortungsbewussten Handeln zwingen, wenn wir uns der Tatsache stellen, dass wir sterben werden. Also das ist jetzt, was Heidegger sagt. Für ihn war aber ein Konflikt da, nämlich der Konflikt des Ende des Seinkönnens, also wenn man stirbt, ist man nicht mehr da, als das, was man vorher war, und der Vollendung des Seinkönnens. Weil Heidegger sagt, also wenn ich ihn richtig verstanden habe, will noch also als Disclaimer dazu sagen, Tod ist die Daseinsmöglichkeit, bedeutet nicht, dass wir vielleicht sterben, sondern er bedeutet, es ermöglicht das Dasein erst, weil es endlich ist. Wir können nur da sein, weil es ein Vorher und ein Nachher gibt für dieses Dasein, weil wir geboren werden und weil wir sterben. Darum können wir sein. Das ist Vorausbedingung. Aber wie passt das eben zusammen, dass dieser Tod sozusagen eine Notwendigkeit ist für das Dasein, aber gleichzeitig das Ende von dem Dasein? Und da war jetzt eben mein Vorschlag, dass dieser Konflikt lösbar ist in der Todlosigkeit. Weil Heidegger versteht unter eigentlicher Existenz eigentlich authentisch selbst Verantwortung übernehmen. Und ich habe dieses Eigen kursiv gesetzt. Die eigentliche bedeutet, weil Heidegger macht das auch immer, der nimmt die Worte sehr wörtlich, habe ich eben gesagt, eigentliche Existenz bedeutet meine Existenz. Und das ist ja genau das, was der Heidegger nie hinterfragt hat. Dass Dasein immer mein Dasein ist. Und der Buddha sagt aber, gut, also das Wort Dasein ist natürlich auch immer mein Dasein, aber das ist eben die Möglichkeit gibt, als Arahant immer noch etwas zu erleben, aber nicht mehr mein Erleben, das nicht mehr zu vereinnahmen. Und daher hat der Arahant bereits zu Lebzeiten, wenn man das so sagen kann, die Todlosigkeit erreicht. Und von daher gibt es für ihn auch nicht mehr diesen Konflikt, dass dieser Tod das Dasein ermöglicht. Denn was ermöglicht denn nach der Buddha-Lehre das Dasein? Da ist es genau umgekehrt. Da ist das Dasein die Bedingung nach Paticca-Samuppada für den Tod. Aber was bedingt denn das Dasein? Dasein wird bedingt durch Anhaften, durch Begehren, durch Unwissenheit. Das ist Paticca-Samuppada, die bedingte Entstehung. So wird nach der Buddha-Lehre Dasein ermöglicht. Das ist die Daseinsmöglichkeit, die mit Unwissenheit anfängt. Kennt jemand von euch mein Heidegger-Cartoon in dem Buch Grundloses Herz? Also wenn nicht, könnt ihr Licht in der Bibliothek zum Mitnehmen aus. Grundloses Herz, da ist ein Cartoon drin. Weil Heidegger war halt so ein ganz Schlauer, ne? Und da ist also, wo er so zornig mit seinem Stock fuchtelt. Ich und unwissend, Blödsinn! Das ist der Heidegger-Cartoon. Weil das war für ihn natürlich völlig undenkbar, dass die Lösung seiner Probleme, die er schon gesehen hat, darin liegt, dass er unwissend ist, dass ihm was fehlt. So viel Intellekt kann auch zum Hindernis werden. Nämlich der Stolz, der daherkommt, der die Demut verhindert, sich an etwas Erhabenes wie die Buddha-Lehre hinzuwenden. Er hatte ja wohl schon gewisse Kontakte. Er hatte, ich glaube, mit Paul Davis und Helmut Hecker, also mit Helmut Hecker eine persönliche Bekanntschaft. Ja. Und er hatte japanische Schüler, die Zen-Buddhisten waren. Und in Japan ist ja auch sehr viel Interesse an Heidegger. Aber es hat ihm nichts geholfen. Es hat ihm nicht den Weg eröffnet. Ganz einfach, weil er ja zu stolz, nicht demütig genug war, anzunehmen, dass es eben Dinge gibt, die man sich nicht erdenken kann. Wir können diese Unwissenheit, von der der Buddha spricht, als Ursache für das Entstehen von Leiden, die zweite edle Wahrheit oder Paticca-Samuppada, können wir nicht durch intellektuelle Schleue knacken. Sondern was ist denn der Weg, das zu knacken? Es ist der edle achtfache Pfad. Und da kommen so Sachen drin vor wie Samadhi, das hat er ja nun auch nicht, also da hat er ja nicht meditiert. Was genau darin besteht, eben das Denken zur Ruhe zu bringen. Also ich bewundere Heidegger als Denker und er konnte irrsinnig komplizierte Gedankengänge durchziehen und auch noch zu Papier bringen. Aber wie gesagt, das allein reicht eben nicht. So, jetzt hatten wir Philosophie und Zen und Askese und das ist nicht Privileg von buddhistischen Mönchen. ein Text von Regina Rau, ich weiß nicht, wer das ist, möglicherweise eine Schriftstellerin, Begegnung mit einem Steppenwolf. Ich war an einem nieseligen Tag in der Stadt unterwegs, um ein paar Besorgungen zu machen. Es kommt hin und wieder einmal vor, dass vor einem Kaufhaus oder vor dem Rathaus Menschen mit Hut oder einem Kärtchen sitzen, die um Almosen bitten. Also das ist der Unterschied zu uns Mönchen. Wir haben keinen Hut, sondern eine Schale und auch kein Kärtchen, habe Hunger oder irgendwie sowas. Es gab eine Zeit, da gab ich grundsätzlich jedem was. Doch dann machte ich die merkwürdige Beobachtung, dass ich mich hinterher manchmal sehr unwohl gefühlt hatte. So hatte ich mir vorgenommen, wacher auf mein inneres Gefühl zu achten, bevor ich geradewegs meinen Geldbeutel zückte. An diesem Tag war ich besonders tief in Gedanken versunken. Ich wollte nicht mehr in der Stadt bleiben, aber ich wollte auch nicht nach Hause fahren. So ging ich mit dem Fahrrad hin und her an den Schaufenstern der Kaufhäuser vorbei, durch die Palisaden der Altstadt. So kam ich auch mehrere Male an der Stadtsparkasse vorbei. Als ich ein paar Mal diese Runde gedreht hatte, da rief mich etwas zum Innehalten. Da war doch etwas. Ich schaute mich um und sah einen Mann neben einem Geschäft unter den Palisaden sitzen. Das ist wieder ein Bettler, ging es mir durch den Sinn. Und ich ging diesmal weiter. Als ich eine kleine Weile gegangen war, dachte es wieder in mir, da war doch etwas. Diesmal war es klarer. Ich kehrte sofort um und ging noch einmal dorthin, wo der Bettler gesessen hatte. Er war immer noch da. Es war ein Mann, wie es schien, über 60. Er war in einen älteren grauen Anzug gekleidet, hatte längere graue Haare. Ich bekam ein gutes Gefühl für ihn und gab ihm 2 Mark. Also die Geschichte ist schon etwas älter. Dann ging ich wieder fort. Als ich wieder eine Weile gegangen war, spürte ich dieses seltsame Gefühl zum 3. Mal. Da war doch etwas. Ich ging also wieder zurück, um zu sehen, was ich wohl vergessen hatte. Ich stellte mich eine Weile zu ihm hin, dann fiel mir sein Fahrrad auf, das an der Seite an einer Säule stand, und es entging mir nicht, wie gepflegt dieser Mann trotz seiner Lebensführung aussah. Und dann sah ich etwas, das ich tatsächlich noch nie gesehen hatte. Aus einer der prallvollen, aber ordentlichen altmodischen Gepäcktaschen, wo ich auch einen Schlafsack oder Decken vermutete, lugte eine Flasche heraus. Ich dachte, na klar, der Fusel muss immer mit. Und mitten im Denken wurde meine vorgefasste Meinung total umgekrempelt. Es war eine Milchflasche. Das erinnerte mich sofort an meine Jugendzeit, wo ich bereits mit 16 unter den Isarbrücken in München oder im Englischen Garten geschlafen hatte. Ich hatte mich damals immer in die Studentenschwestern- und Zivi-Heime geschlichen, um heimlich in einem der Gemeinschaftsbäder eine Dusche zu nehmen oder gemütlich auf die Toilette zu gehen. Kleidung hatte ich mir ultra billig auf Flohmärkten besorgt und das waren manchmal richtig modische und teure Fetzen. So war ich nie besonders aufgefallen. Als ich so darüber nachsinnierte, fühlte ich plötzlich eine tiefe Verbundenheit mit diesem fremden alten Mann. Dann gab ich mir einen Ruck und erklärte ihm, wie schön und wie mutig ich es finde, dass er sich für die Hauslosigkeit entschieden hatte. Jetzt sah ich auch das Schildchen, das er vor sich stehen hatte. Darauf stand Uwe Schade, fahrender Landstreicher. Viele Bilder stiegen in mir auf. Erlebte und ungelebte Augenblicke meines Lebens vermischten sich. Wir unterhielten uns eine Weile und er erklärte mir, dass er nur sehr selten mit den Vorübergehenden über seine Lebensweise spräche, da sie sich nicht dafür interessierten. Seine Augen begannen zu glühen, die meinen vermutlich auch. Irgendwann verabschiedete ich mich und ging fort. Aber wieder meldete sich dieses Gefühl, dass ich etwas übersehen hatte. Ich ging zum wiederholten Male hin zu ihm, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ich schaute mich noch einmal richtig um, und da sah ich, dass er einen Stapel kopierter Hefte vor sich liegen hatte. Darauf stand Lyrik eines Landstreichers, die Harmonie der Welt. Jetzt fühlte ich mich sehr betroffen. Ich entschuldigte mich von ganzem Herzen, dass ich so blind und unaufmerksam durch die Welt renne, und ich nahm sofort eines der Hefte mit. Als ich es zu Hause las, kamen mir die Tränen in den Augen. So etwas hatte ich noch nicht erlebt. Da plötzlich erkannte ich, dass ich einem echten Steppenwolf, so wie ihn Hermann Hesse in seinem Buch beschreibt, begegnet war. So, wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe diesen Text im Internet ergoogelt heute Morgen. Wie bin ich drauf gekommen? Weil ein Freund des Klosters mir zu Weihnachten das hier geschickt hat. Die Harmonie der Welt, Lyrik eines Landstreichers. Und da habe ich mich dann bedankt für den Band und habe dann von ihm folgende Zeilen per E-Mail bekommen, vor ein paar Tagen. Dazu möchte ich noch erzählen, wie ich Uwe Schade erlebt habe. Ich war im Juni 1999 auf Wanderschaft mit wenig Geld in Norddeutschland auf dem Weg zu einem Lehrer für Permakultur und hatte gerade die Nacht auf dem Bahnsteig in Delmenhorst verbracht, mehr schlecht als recht. Auf dem Weg durch die Fußgängerzone kam er mir entgegen und schob ein schwer behängtes Fahrrad. Der Anblick war so ungewöhnlich, dass ich nach einer Weile kehrt machte, dann sah ich ihn vor einem Schokoladengeschäft sitzen. Er hatte ein Schild vor sich mit der Aufschrift »Lyrik eines Landstreichers« und einige der kopierten Hefte auf dem Boden. Ich setzte mich in der Nähe auf den Boden, bis er sehr freundlich sagte, »Wenn zwei sitzen, kommt keiner.« Ich erzählte ihm, dass ich die Nacht auf dem Bahnhof verbracht habe. Er sagte, »Das ist kein guter Platz. Mit einer Plane aus dem Baumarkt für 5 Euro kannst du sehr bequem im Wald übernachten. Ich habe so den Winter im Schwarzwald verbracht.« Er erzählte, dass er seit 50 Jahren unterwegs ist und geschlossene Räume meidet. Er hatte eine absolute Ruhe um sich herum. Die Schuhe waren selbst gemacht aus alten Autoreifen. Ich wollte ein Heft kaufen. Er sagte etwas wie, »Das ist nicht für jeden geeignet, es ist tiefschürfend.« Ich hatte nur einen Fuffi und ein Eurostück, also kaufte ich eine Tafel Schokolade und gab ihm einen 5-Euro-Schein. Er gab mir unaufgefordert 2 oder 3 Euro zurück. Den Text habe ich dann auf einer Parkbank gelesen. Er hat mich tief beeindruckt. Ich bin sogar noch einmal zurück, glaube ich. Er wollte aber noch weiter nach Bremen. Ich habe ihm die Hand gegeben wie einem alten, borkigen Ast. Er war immerhin schon 76 Jahre alt. Im Internet finden sich etliche Berichte von anderen, die ihn trafen und offen für die Botschaft waren. Der Lyrikband wurde sogar als Buch verlegt. Einmal las ich einen Bericht, dass er irgendwo am Rande eines Weihnachtsmarktes bei Minusgraden im Pullover saß. Auf die Frage, wie er es bei dem Wetter draußen aushält, sagte er, dass er gelernt hat, die Elemente zu beherrschen. Ich habe damals erwogen, auf Wanderschaft zu gehen, draußen zu leben. Dann habe ich im August 1999 Vipassana gemacht und im März 2000 war ich Novize in Wat Tung. Jetzt weißt du, von wem der Text ist. Später dachte ich mir, so stelle ich mir einen Pachika-Buddha vor, der friedlich für sich im Wald lebt und seine Lehre ganz unaufdringlich denen anbietet, die eine Antenne dafür haben. Und noch ein Bericht. Uwe Schade, Landstreicher, wurde 1923 geboren und starb 2009. Man weiß nicht viel über ihn. Angetroffen wurde er in Luzern. Neben ihm stand ein Fahrrad und lag ein Schlafsack. Vor ihm waren seine Gedichte ausgebreitet, angeboten gegen eine Spende. Ein Spaziergänger lief an einem jener Wintertage am Landstreicher vorbei, stoppte, ging zurück und las die Prosa-Gedichte. Fasziniert von der Ausstrahlung des Landstreichers und seinen weisen Worten, von der verbindenden und verbindlichen Kraft seiner Lyrik, hat er die Gedichte veröffentlicht. In deiner Mitte fühlst du die Welt. Mit deinen Sinnen veränderst du die Welt. Mit deinem Denken fließt du die Welt. Mit deinem Streben zerstörst du die Welt. An einem sonnigen Tag im Sommer 1992 schlenderte ich durch Hamburgs Innenstadt und hatte eine wundersame Begegnung. Mein Urlaub stand kurz bevor und ich fühlte mich leicht und beschwingt. Die Zeit erschien mir wie ein einziger gedehnter Augenblick. Alle Dinge schienen auf innige Weise miteinander verwoben zu sein. Mitten im Strom zielbewussten, geschäftigen Treibens saß ein weißhaariger, vollbärtiger, etwa 50-jähriger Bettler auf dem Gehsteig in der Sonne. Im Vorbeigehen erwog ich, also muss schon über 70 gewesen sein, oder 69 war er da wohl gerade, ja. In dem Gehsteig in der Sonne. Im Vorbeigehen erwog ich, ob ich dem Mann ein Almosen geben sollte oder nicht. Er war normal gekleidet. Für einen Bettler machte er einen ziemlich gepflegten Eindruck. Vor ihm auf dem Boden lagen einige Exemplare gehefteter Blätter mit der Aufschrift »Lyrik eines Landstreichers«. Merkwürdig, dachte ich, dass ein Bettler sich selbst als Landstreicher bezeichnet. Hat er womöglich einen gewissen Abstand zu der Rolle, die er spielt? Und dann spricht er nicht von Gedichten, sondern von Lyrik. Welches Schicksal mag wohl einen mit Lyrik vertrauten Menschen zum Bettler werden lassen? Ich kehrte um und fragte ihn, ob ich ein Exemplar von ihm kaufen könne und was er dafür haben wolle. Er schaute mich freundlich listig durch seine kleinen runden Brillengläser mit wachem Ausdruck an und meinte nur, ach, vielleicht einen Taler. Auf den ersten Blick wirkte er unscheinbar, doch was er sagte und wie er es ausdrückte, kam völlig unerwartet. Mir war auf einmal klar, dass hier kein irgendwie versponnener Typ saß, der sich ein wenig in der Zeit geirrt hatte und nostalgisch in einem anderen Jahrhundert nachhing. Nein, er strahlte etwas Zeitloses, Grenzenloses aus, das erst wenige Minuten später wie ein Blitz einschlug. Jedenfalls schien er zu sagen, dass der Geldwert relativ sei und dass seine Gedichte nicht den Zweck erfüllten, einen armseligen Lebensunterhalt davon zu bestreiten. Sein Anliegen war ganz anderer Art. Ich verabschiedete mich und noch im Weitergehen schlug ich neugierig die erste Seite auf und las: Dein Schicksal überrascht dich nicht, denn du bist dein Schicksal. Deine Begegnungen wundern dich nicht, denn du bist nicht getrennt von ihnen. Dein Tod schreckt dich nicht, denn du bist tausendmal gestorben. Diese Worte wirkten nicht wie auswendig gelernte Lebensweisheiten, die ich schon in der einen oder anderen Form bei Lao Tzu oder Angelus Silesius gelesen hatte. Mir lief ein Schauer den Rücken herunter und ich war wie elektrisiert. Ich musste an eine weiße Wolke denken, die frei von Ziel und Zweck mit jedem Windhauch mitgehen und sich im grenzenlos blauen Himmel auflösen kann. Eine unbeschreibliche Leichtigkeit und Freude trieb mir die Tränen in die Augen. Dort saß ein Mensch, der Weite und Offenheit ausstrahlte und ein absolutes Vertrauen in die Existenz zu haben schien. Hinter der unscheinbaren äußeren Form verbarg sich eine bodenlose Kraft, die nicht durch Aggressivität wirkte, sondern durch die Abwesenheit eines getrennten Selbst. In Wirklichkeit war dort niemand. 2 Jahre später saß er vor dem Alsterhaus und ich war erfreut, ihn diesmal fragen zu können, wie er zu diesem Lebenswandel gekommen und was der Hintergrund dieser erleuchtenden Gedanken sei. Ich wollte ihm auch etwas Geld geben für die Kopien, die ich ohne sein Wissen gemacht hatte, um sie Freunden zu schenken. Er lehnte ab und sagte, ich sei frei, diese Gedanken, die niemandes Besitzrecht seien, weiterzugeben. Ich solle die einzelnen Abschnitte nur nicht aus dem Zusammenhang reißen. Er erzählte mir, dass er vor einigen Jahren auf einer Wanderung an einem See zu leuchten anfing, dass sogar die Tiere innehielten und ihn anschauten. Er hätte in 3 aufeinanderfolgenden Nächten immer den gleichen Traum gehabt, in dem ein Lichtwesen ihn fragte, ob er das Leuchten besitzen oder nur davon Zeugnis ablegen wolle. Und da habe er geantwortet, nur sagen. Die rückhaltlose Demut und Bescheidenheit, die keinen Besitzanspruch auf Erleuchtung erhebt, scheint zu dieser bedeutsamen Eingebung geführt zu haben, die für immer nachklingen wird. Im Jahre 1998 ist der Sprachrohr dieser Verse, wie ich inzwischen erfuhr, von einem Krankenpfleger in Schleswig bis zu seinem in letzter Hingabe angenommenen Tode begleitet worden. So, dieser letzte Beitrag war von einer Seite, die hieß, habe ich jetzt hier nicht drauf, ein Blog Zen Art oder so ähnlich. Also schon irgendwas mit Zen zu tun und mit Kunst und Literatur. Da kam das vor. Gut, bevor wir uns dann vielleicht ein bisschen unterhalten können, lese ich noch mal kurz was aus dem Werk von Uwe Schade vor. Du gehst zu den Lustigen, doch ihr Lachen ist ohne Freude. Du suchst den Reichtum, doch er lastet auf deiner Seele. Du suchst den Erfolg, doch der Glanz blendet dich. Du gehst zu den Weisen, doch ihre Weisheiten sind Gefäße ohne Böden. Du rufst deinen Gott und hörst nur dein Echo. Du fliehst die Stille, doch dein Schreien will niemand hören. Du suchst den Tod, doch dein Suchen ist das Leben. Was du suchst, erreichst du nicht. Was du fliehst, verlässt dich nicht. Willst du in der Welt ruhen, musst du den Geschmack der Welt lieben. Willst du den Geschmack der Welt lieben, musst du ihn kennenlernen. Willst du ihn kennenlernen, musst du feinfühlig werden. Willst du feinfühlig werden, musst du allen Widerstand aufgeben. Willst du allen Widerstand aufgeben, musste auf dem Fleck sitzen bleiben, musst stehen bleiben, wo du stehst. Das Festgehaltene weicht von dir, das Unterdrückte gesellt sich zu dir. Dein Ich stirbt tausend Tode, die Welt wird in dir geboren. Einst sahest du ein Land von namenloser Schönheit, hast du das vergessen? Einst kam dein Tun aus der Quelle der Unschuld, hast du das vergessen? Einst war in deinem Fühlen die ganze Welt, hast du sie weggeschmissen? Es ist alles noch in dir. Tja, da haben wir jetzt interessante Vorschläge, wie man darauf reagieren kann. Also die erste Autorin hat gesagt, das ist wieder Steppenwolf von Hermann Hesse. Der zweite hat gesagt, so stelle ich mir ein Pacheka-Buddha vor. Und der dritte, der Seni, hat gesagt, das ist irgendwie jemand, der Geborgenheit in der Existenz findet und von nichts getrennt und mit allem vereint und so weiter. Ja, da kristallisiert sich schon wieder ein Thema heraus für einen richtigen Vortrag, weil ich gerade auch ein Buch lese über die deutschen Romantiker und ihren Einfluss auf die Buddhismusrezeption im Westen. Und Hermann Hesse war jemand, der von den Romantikern stark beeinflusst war. Und die Art und Weise, wie man die Buddha-Lehre verstanden hat, zumindest am Anfang, ja stark mitgeprägt hat. Also sein Buch Siddhartha hat sehr viele Menschen zum Buddhismus, zur Buddha-Lehre gebracht. Ja, ich fand es irgendwie bewegend, ne? Jemand, der offensichtlich was drauf hat. Und ich habe auch ein Foto von dem gesehen, also auf dem Buchcover, also die gedruckte Ausgabe. Der sah wirklich smart aus, also nicht wie so ein Penner, sondern also seine Schuhe da aus Autoreifen natürlich schon etwas seltsam, aber ansonsten nicht verwahrlost oder so. Und er zieht 50 Jahre immer im Freien, aber die letzten 9 Jahre, dann ging es wohl offensichtlich nicht mehr, obwohl das kann nicht ganz stimmen, weil der Johannes hat ihn doch 1999 getroffen. Aber da zeigt sich dann die wahre Unabhängigkeit, die innere Unabhängigkeit, wenn ich dann sowas auch annehmen kann. Wenn ich mir vorstelle, jemand ist so abgehärtet und so in der Lage, so ein Leben zu führen, 50 Jahre lang sich im Freien aufzuhalten, unabhängig zu sein und dann aber doch die Abhängigkeit vom Körper, von der Gesundheit spürt, wenn er das eben nicht mehr kann und dann seine letzten Jahre eben von einem Krankenpfleger in Schleswig gepflegt wird bis zu seinem Tod. Das dann anzunehmen, das ist dann die wahre Unabhängigkeit. Also diese Lektion habe ich ja in gewisser Weise auch präsentiert bekommen, weil für mich dieses Tudong-Gehen, von dem ich da die ersten Geschichten vorgelesen habe, ja jetzt nicht eine großartige asketische Übung war, sondern das waren meine kleinen Fluchten, das war mein Marlboro-Feeling auf den Bergen dazu. Früher musste ich noch gucken, dass ich an irgendeinem Laden mal vorbeikomme oder ein Restaurant und dass ich Geld einstecken habe. Und als Mönch ist das nicht mehr notwendig. Da hast du eine Almosenschale und gehst einfach. Und das funktioniert ja nicht nur in Thailand. Ich war ja in Deutschland nun auch und in Neuseeland war ich ja auch schon auf Tudong, also in nicht-buddhistischen Ländern. Auf Wanderschaft ohne Geld und auf Almosenrunde gegangen. Und das hat genauso funktioniert. Sich einfach auf das Gute in den Menschen zu verlassen, genauso funktioniert. Und dieses Gefühl der Freiheit hatte ich also im Thüringer Wald genauso wie am Deutschiangdao. Aber dieses Gefühl der Freiheit ist ja, heißt ja eigentlich Unabhängigkeit, ist dann eben zerkrümelt, als es mir dann gesundheitlich nicht mehr möglich war, solche Wanderungen zu machen. Und dann zeigt sich, dass die wahre Freiheit eben nicht an diesem äußeren Lebensstil festzumachen ist, sondern in der inneren Haltung dazu. Kann ich damit einverstanden sein? Kann ich das loslassen? Kann ich die Ungewissheit in Verbindung mit der Gewissheit der Vergänglichkeit so annehmen. Auf diesem Gebiet von ein ethischer Lebenswandel, ein schonender Lebenswandel. Ich meine, jemand wie dieser Uwe Schade, der hat bestimmt die Ressourcen der Welt nutzt, einen ganz geringen Teil in Anspruch genommen. Ob er meditiert hat, weiß ich nicht. Aber hat er wohl offensichtlich gewisse mystische Erfahrungen gemacht. Und Weisheit ist kein Privileg von uns Buddhisten. Das steht mal fest. Die Frage natürlich dann, also der letzte Beitrag sprach dann das von einem Erleuchteten. Stellt sich die Frage, was ist Erleuchtung? Es gibt sogar eine Zeitschrift, die heißt so, was ist Erleuchtung? Ist Erleuchtung dasselbe wie Erwachen? Ist das dasselbe wie Befreiung? Auch eine Frage, mit der ich mich ja schon öfter auseinandergesetzt habe, wo zum Beispiel so Leute wie Sri Ramana Maharishi, dieser Advaita-Heilige, der in Tamil Nadu gelebt hat, da an diesem Berg Arunachala, da hat Ayak immer gesagt, ach, ganz klar, der war erleuchtet. Ich weiß nicht, ob sie ihn selber kennengelernt hat oder nicht, kann ich jetzt nicht. Er ist in den 50er Jahren schon gestorben. Und er war ja nun eindeutig kein Buddhist. Auf der anderen Seite kann man trotz dem Festhalten an einem Selbst, wenn Begehren noch in ganz subtiler Form da ist, Erfahrungen machen, die einem dieses Dasein relativ leidfrei gestalten. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass jemand, der wie dieser Sri Ramana ein halbes Jahr in irgendwelchen formlosen Bereichen geschwebt ist als 17-Jähriger und dem Siddha immer herauskam aus seiner Meditation, schnell was zwischen die Kiefer geschoben haben, dass er nicht verhungert. Und dass der also nicht mehr von den Umständen des normalen Sinneslebens besonders beeinträchtigt wird und dass so jemand sterben kann mit einem Lächeln, dass das ihn alles nicht mehr so besonders juckt. Und dass der auch eine Perspektive hat. Jemand, der unendlichen Raum direkt erlebt hat zum Beispiel, dass der sich von nichts getrennt fühlt und darin ja, eine relative Leitfreiheit erlebt, ist mir völlig klar. Und da sehe ich auch eine Parallele, ich meine, das mag jetzt Zufall sein, dass solche Leute wie dieser Sri Ramana sich auf ähnliche Weise ausdrücken wie dieser Landstreicher, Uwe Schade. Weil die Gedichte sind in dem ganzen Band mit einer einzigen Ausnahme alle in der zweiten Person geschrieben. Du und dein. Niemals in der dritten Person, niemals in der ersten Person. Also nichts, ich bin so und mache das, sondern du. Des kreisenden Vogels Spähen gilt nur der Beute, des Rehes Lauschen gilt nur der Gefahr, des Hundes Schnüffeln gilt nur den Reizen, deiner Gedanken umherlaufen gilt nur der Befriedigung. Also das ist immer das Du und Dein und ist da drin. Aber warum schreibt jemand so? Also meine Erklärung wäre, jemand schreibt so, weil er das kennt, diese menschlichen Regungen, die in dem ganzen Lyrikband drin vorkommen, aber er schreibt nicht in der ersten Person, weil es für ihn vielleicht schon abgehakt ist oder teilweise abgehakt ist. Das könnte ich mir vorstellen. Ihn als Pacheka Buddha zu bezeichnen, würde ich allerdings doch etwas als zu weitgehend betrachten. Also Pacheka Buddha ist nach unserer Vorstellung jemand, der Erwachen erlangt in einer Zeit, wo Dhamma nicht mehr verfügbar ist. Da stellt sich dann die Frage, die ich auch schon bei meinem Vortrag vor einigen Jahren über Meister Eckhart gestellt habe, die in buddhistischen Kreisen heißt, diskutierte Frage, ob der erleuchtet war, ob Meister Eckhart eben ein Arahant war oder nicht. Die Frage, Meister Eckhart, lebte er in einer Welt, in der er damals nicht verfügbar war? Was ist denn die Welt? Deutschland des ausgehenden Mittelalters, ist eine Welt ohne Dhamma oder ist dieser Globus insgesamt zu betrachten? Aber die Auffassung, die gerade im Zen auch verbreitet ist, Verwirklichung, Erleuchtung, darin zu sehen, in dem Gefühl, von nichts getrennt zu sein. Dieses Gefühl der Ganzheit und Teil eines organischen, größeren Ganzen zu sein, ist das ein Kriterium in der Buddha-Lehre oder nicht? Also im Zen mit Sicherheit, Mahayana. Ja, wie geht es denn euch so jetzt mit diesen Texten? Von der Uwe Schade, die Geschichten, die passen ja irgendwie schön zu Weihnachten. Das ist so ähnlich wie das Märchen von Hans Christian Andersen, das Mädchen mit den Schwefelhölzern und so weiter. Arahan Samma Sambuddho Bhagava Bodham Bhagavantam Abhivadi. Svakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami.